dazu fehlte mir der Mut. Sollte was Markantes ran, was Einfaches, was jeder kann. Jetzt mal Beine Daumen in die Höhe, das geht bestimmt auch ohne Töne. Beine Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beine Daumen hoch, mach das Echi-Logo, go, go, go. Beine Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beine Daumen hoch, beine Daumen hoch, go, go, go. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo, go, go, go. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beide Daumen hoch, beide Daumen hoch, go, go, go. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo, go, go, go. Beide Daumen hoch, mach das Echi-Logo und dann Pogo. Beide Daumen hoch. Zusammen sind sie ja, wo ich immer, ja, ja, ja, ja.